Abschnitt 3 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 1. Kalt und eintönig wie zuvor drang das ewige Gemurmel der kurzen Wellen durch den weiten, weiten Raum. Der einzige Laut, der noch blieb, während die geheimnisvolle Stille der Morgendämmerung gleich einem Schleier vom Himmel herabsank und das Wrack umhüllte. Alan stieg vom Besanmast herunter und kehrte zu seinem Freunde auf dem Verdeck zurück. »Wir müssen uns gedulden, bis die Zimmerleute zur Arbeit kommen«, sagte er, wie er Midwinter auf halbem Wege bei seinem rastlosen Spaziergange begegnete. »Nach dem, was sich ereignet hat, kommt mir es nicht darauf an zu gestehen, dass ich genug davon habe, das Land anzurufen. Denke nur, dass sich in jenem Hause dort am Ufer ein Wahnsinniger befindet und ich ihn mit meinem Rufen aufgeweckt habe. Schauerlich, nicht wahr?« Midwinter stand einen Augenblick still und sah Alan mit der Miene eines Menschen an, zu dem man in ganz vertraulicher Weise von Dingen spricht, die ihm völlig fremd sind. Es hatte das Ansehen, als ob er von dem, was sich soeben auf der Insel Kalb zugetragen, durchaus gar nichts vernommen habe. »Außerhalb dieses Schiffes ist nichts schauerlich«, sagte er, »auf demselben aber alles.« Nachdem er mit diesen seltsamen Worten geantwortet, wandte er sich wieder ab und setzte seinen Spaziergang fort. Alan nahm die Whiskyflasche auf, die neben ihm auf dem Verdecke lag, und erquickte seine Lebensgeister durch einen Trunk aus derselben. »Dies hier ist etwas an Bord, das nicht schauerlich ist«, entgegnete er munter, indem er den Stöpsel wieder in die Flasche schob. »Und hier ist noch etwas«, fügte er hinzu, indem er eine Zigarre aus seinem Etui nahm und dieselbe anbrannte. 3 Uhr«, fuhr er dann auf seine Uhr blickend fort und setzte sich den Rücken gegen das Bollwerk lehnend gemütlich auf dem Verdeck nieder. »Es ist nicht mehr weit vom Tagesanbruch. Wir werden bald durch Vogelgezwitscher aufgemuntert werden. Weißt du, Midwinter, du scheinst dich von jener unglückseligen Ohnmacht völlig erholt zu haben, wie du drauf losmarschierst. Komm her und rauche eine Zigarre und mache dir's bequem. Was soll das ewige Hin- und Hergetrabe nützen?« »Ich warte«, sagte Midwinter. »Wartest? Worauf?« »Auf das, was entweder dir oder mir oder uns beiden zustoßen wird, ehe wir dieses Schiff verlassen.« »Mit aller Hochachtung vor deinem überlegenen Urteile bin ich doch der Ansicht, lieber Junge, dass sich bereits genug zugetragen hat. Das Abenteuer genügt vollkommen, wie es augenblicklich steht. Eine fernere Entwicklung desselben ist mehr, als ich verlange.« Er erquickte sich abermals durch einen Trunk aus der Whiskyflasche und plauderte, seine Zigarre paffend, auf seine gewohnte leichte Weise fort. »Ich besitze nicht deine glänzende Einbildungskraft, alter Junge, und hoffe, dass das nächste Ereignis die Ankunft des Bootes mit den Arbeitsleuten sein wird. Ich vermute, dass deine erstaunliche Fantasie mit dir durchgegangen ist, während du ganz allein hier unten warst. Komm, woran dachtest du, während ich oben im Besanmast war und die Kühe ängstigte?« Midwinter stand plötzlich still. »Gesetzt, ich sagte es dir«, fragte er seinerseits. »Gesetzt, du tätest das?« Die marternde Versuchung, die Wahrheit zu offenbaren, die durch die unbarmherzige Fröhlichkeit seines Gefährten schon einmal in ihm erweckt worden war, bemächtigte sich Midwinters zum zweiten Male. Er lehnte sich im Finstern an die hohe Schiffsseite zurück und blickte schweigend auf Alans Gestalt hinab, die gemütlich auf dem Verdeck ausgestreckt lag. »Entreiße ihn«, flüsterte ein Dämon listig, »dieser Unwissenheit und Unbefangenheit, dieser mitleidlosen Gemütsruhe. Zeige ihm die Stelle, wo die Tat begangen ward. Lehre ihn dieselbe kennen, wie du sie kennst, fürchten, wie du sie fürchtest. Erzähle von dem Briefe, den du verbrannt, und von den Worten, die kein Feuer zu verzehren vermag und die in diesem Augenblicke in deinem Gedächtnis leben. Lass ihn dein Gemüt sehen, wie dasselbe gestern war, als es dein sinkendes Vertrauen zu deinen eigenen Überzeugungen wieder erweckte, um auf dein Leben auf dem Wasser zurückzublicken und dich durch die glückliche Erinnerung zu trösten, dass du während all deiner Reisen nie auf dieses Fahrzeug gestoßen bist. Lass ihn dein Gemüt in seinem gegenwärtigen Zustande sehen, wo das Schiff bei diesem Wendepunkte deines Lebens, beim Beginn deiner Freundschaft mit dem einen Manne unter allen Menschen, den dein Vater dich meiden hieß, dich plötzlich gefangen hat. Gedenke jener Worte des Sterbenden und flüstere ihm dieselben ins Ohr, damit auch er ihrer gedenke. Verbirg dich vor ihm unter einem angenommenen Namen, mögen Gebirge und Meere dich von ihm trennen, sei undankbar, sei unversöhnlich, sei, ehe du mit jenem Manne unter demselben Dache wohnst oder dieselbe Luft atmest, lieber alles, was deiner besseren Natur am meisten zuwider ist. So flüsterte der Versucher. Und so stieg der Einfluss des Vaters gleich einem Gifthauche aus dessen Grabe empor und vergiftete das Gemüt des Sohnes. Ellen verwunderte sich über das plötzliche Schweigen seines Freundes. Er schaute schläfrig über seine Schulter zurück. »Wieder in Gedanken versunken«, rief er mit einem müden Gähnen. Midwinter trat aus dem Schatten hervor und näher an Ellen heran. »Ja«, sagte er, »ich denke an die Vergangenheit und an die Zukunft.« »Die Vergangenheit und die Zukunft«, wiederholte Ellen, indem er sich's in einer neuen Lage bequem zu machen suchte. »Was mich betrifft, so bin ich über die Vergangenheit stumm. Es ist dies für mich ein schmerzlicher Gegenstand. Die Vergangenheit heißt augenblicklich so viel wie der Verlust des von Mr. Harbury geborgten Bootes. Lass uns von der Zukunft reden. Hast du dir etwa eine praktische Ansicht über dieselbe gebildet, wie der liebe alte Brock es nennt? Hast du die nächste ernste Frage in Erwägung gezogen, die an uns beide bei unserer Rückkehr nach dem Gasthofe herantritt? Die Frage nach dem Frühstück?« Nach einem kurzen Zögern trat Midwinter noch einen Schritt näher. »Ich habe an deine Zukunft und die meinige gedacht«, sagte er. »Ich habe an die Zeit gedacht, wo dein Lebensweg und der meinige weit auseinander liegen werden.« »Sieh, der Tag bricht an«, rief Ellen aus. »Sieh, wie die Masten bereits deutlicher hervortreten. Verzeihe, was sagtest du?« Midwinter antwortete nicht. Der Kampf zwischen dem erblichen Argwohne, der ihn vorwärts trieb, und seiner unbezwinglichen Liebe zu Ellen, die ihn zurückhielt, ließ die nächsten Worte auf seinen Lippen ersterben. Er wandte in sprachlosem Schmerze das Gesicht ab. »Oh, mein Vater«, dachte er, »es wäre besser gewesen, du hättest mich an jenem Tage getötet, da ich an deiner Brust lag, als dass du mich leben ließest, um dies zu leiden.« »Was sagtest du von der Zukunft?«, frug Ellen. »Meine Aufmerksamkeit war eben auf den Tagesanbruch gerichtet, deshalb hörte ich es nicht.« Midwinter bemeisterte seine Bewegung und antwortete, »Du hast mich mit deiner gewohnten Güte behandelt«, sagte er, »indem du den Plan fasstest, mich mit dir nach Thorpe Ambrose zu nehmen. Nach Überlegung der Sache bin ich jedoch der Ansicht, dass es besser sein wird, wenn ich mich nicht in einen Ort eindränge, wo man mich nicht kennt und nicht erwartet.« Seine Stimme zitterte und er schwieg wieder. Je mehr er vor dem Bild des glücklichen Lebens, das er auf diese Weise von sich wies, zurückwich, desto deutlicher stand ihm dasselbe vor der Seele. Ellen dachte augenblicklich an die Mystifikation, die er sich in Bezug auf den neuen Verwalter gegen seinen Freund erlaubt, als sie miteinander in der Kajüte der Yacht beratschlagt hatten. »Ob er sich's überlegt hat«, fragte er sich und endlich die Wahrheit zu argwöhnen anfängt. »Ich will versuchen, es aus ihm herauszubringen.« »Schürze so viel Unsinn, wie du willst, mein lieber Junge«, erwiderte er, »aber vergiss nicht, dass du mir versprochen hast, mich in Thorpe Ambrose als Gutsherr zu sehen und mir deine Ansicht über den neuen Verwalter zu sagen.« Midwinter trat plötzlich hart an Ellen heran. »Ich rede nicht von deinem Verwalter oder deinen Gütern«, sagte er leidenschaftlich, »ich spreche von mir selbst. Hörst du wohl? Von mir selbst. Ich bin kein passender Gefährte für dich, du weißt nicht, wer ich bin.« Ebenso schnell, wie er hervorgetreten war, zog er sich wieder in den dunklen Schatten des Bollwerks zurück. »O Gott, ich kann es ihm nicht sagen«, flüsterte er vor sich hin. Auf einen Augenblick, doch nur auf einen Augenblick, fühlte Alan sich überrascht. »Weiß nicht, wer du bist?« Doch schon nach diesen Worten gewann seine gemächliche Gutmütigkeit wieder die Oberhand. Er nahm die Whiskyflasche vom Boden auf und schüttelte dieselbe bedeutungsvoll. »Hör einmal«, sagte er, »wie viel hast du von dieser Medizin des Doktors eingenommen, während ich oben im Besanmast saß?« Der leichte Ton, in dem er zu sprechen fortfuhr, brachte Midwinter außer sich. Er trat wieder ins Licht hinaus und stampfte zornig mit dem Fuße. »Höre mich an«, begann er, »du weißt nicht die Hälfte der gemeinen Beschäftigungen meines Lebens. Ich bin der Knecht eines Krämers gewesen. Ich habe den Laden ausgekehrt und die Fensterläden geschlossen. Ich habe Pakete in der Stadt ausgetragen und an den Türen der Kunden auf das Geld für meinen Herrn gewartet.« »Ich habe nie etwas halb so Nützliches getan«, erwiderte Alan mit vollkommener Gelassenheit. »Du lieber alter Junge, welch ein fleißiger Bursche du einst gewesen sein musst!« »Ich war einst ein Landstreicher und ein gemeiner Lump«, entgegnete der andere wütend. »Ich bin ein Akrobat, ein Straßenjunge, ein Zigeunerbursch gewesen. Ich habe mit tanzenden Hunden auf der Landstraße um Kupferpfennige gesungen. Ich habe eine Bedientenlivree getragen und bei Tische aufgewartet. Ich bin ein gewöhnlicher Matrosenkoch und ein Mensch für alles bei einem verhungernden Fischer gewesen. Was hat ein vornehmer Herr in deiner Stellung mit einem Manne in der meinigen gemein? Kannst du mich in der Gesellschaft zu Thorpe Ambrose einführen? Mein Name allein würde schon ein Vorwurf für dich sein. Denke dir nur die Gesichter deiner neuen Nachbarn, wenn ihr Diener Osias Midwinter und Alan Armadale in einem Atem anmeldet.« Er brach in ein gellendes Lachen aus und wiederholte die beiden Namen mit einer verachtungsvollen Bitterkeit des Nachdrucks, die erbarmungslos den Kontrast zwischen denselben markierte. Etwas in dem Klange seines Lachens berührte selbst Alans unbekümmerte Natur ein wenig unangenehm. Er richtete sich auf dem Verdeck empor und sprach zum ersten Male in ernstem Ton. »Ein Scherz ist ein Scherz, Midwinter«, sagte er, »solange du ihn nicht zu weit treibst. Ich erinnere mich, wie du einmal etwas Ähnliches zu mir sagtest, als ich dich in Somersetshire pflegte. Du zwangst mich, dich zu fragen, ob gerade ich von allen Leuten auf der Welt es verdient habe, dass du mich zurückwiesest und fernhieltest. Zwinge mich nicht, dies noch einmal zu sagen. Scherze so viel du willst, alter Junge, aber in einer anderen Weise, diese Art und Weise tut mir weh.« So einfach diese Worte waren und so einfach der Ton, in dem sie gesprochen wurden, schienen sie doch augenblicklich eine Veränderung in Midwinters Gemüte hervorzubringen. Seine empfindsame Natur bebte wie bei einer plötzlichen Erschütterung zurück. Ohne ein Wort zu erwidern, schritt er dem Vorderteile des Schiffes zu, setzte sich auf einen Bretterhaufen zwischen den Masten und strich sich in einer gedankenlosen, verdutzten Weise mit der Hand über die Stirn. Obgleich seines Vaters Glaube an ein Verhängnis auch der seinige war, obgleich in seinem Geiste nicht der geringste Zweifel darüber herrschte, dass die Frau, welche Mr. Brock in Somersetshire gesehen, dieselbe sei, die sich in London das Leben zu nehmen versucht hatte, obgleich das ganze Grauen, das ihn nach dem Durchlesen des Briefes aus Wildbad erfüllt, ihn auch jetzt wieder ergriffen hatte, drang ihm doch die Art und Weise, in der Alan sich auf ihre Freundschaft berief, mit einer Macht ins Herz, die unwiderstehlicher war als selbst die Macht seines Aberglaubens. »Warum sollte ich ihn betrüben?« flüsterte er für sich. »Wir sind hier noch nicht am Ende. Noch lauert jene Frau im Hintergrunde. Warum sollte ich mich ihm widersetzen, da das Unglück einmal geschehen ist und die Warnung zu spät kommt? Was geschehen soll, wird geschehen. Was habe ich mit der Zukunft zu schaffen? Und was er? Er kehrte zu Alan zurück, setzte sich an seiner Seite nieder und fasste seine Hand. »Vergib mir«, sagte er sanft, »ich habe dir zum letzten Male wehe getan.« Und noch ehe es Alan möglich war, hierauf zu antworten, nahm er hastig die Whiskyflasche vom Verdeck auf. »Komm«, rief er mit einer plötzlichen Anstrengung, die Fröhlichkeit seines Freundes nachzuahmen, »du hast die Medizin des Doktors versucht, warum sollte ich nicht dasselbe tun?« Alan war entzückt. »Dies nenne ich eine höchst vorteilhafte Veränderung«, sagte er. »Midwinter ist wieder der Alte. Horch, da sind die Vögel. Sei mir gegrüßt, du lächelnder Morgen.« Er sang die Worte dieses Rundgesanges mit seiner alten fröhlichen Stimme und schlug Midwinter mit seiner gewohnten frohen Herzlichkeit auf die Schulter. »Wie ist es dir gelungen, jene verwünschte Migräne aus dem Kopfe loszuwerden? Weißt du wohl, dass du mit deiner Prophezeiung entweder dem einen oder dem anderen von uns müsse etwas zustoßen, ehe wir dies Schiff verließen, förmlich unangenehm wurdest?« »Reiner Unsinn«, erwiderte Midwinter verachtungsvoll. »Ich glaube, mein Kopf hat sich nie ganz wieder erholt, seit ich jenes Fieber hatte. Ich habe nun einmal einen Sparren zu viel im Kopfe, wie die Leute zu sagen pflegen. Lass uns von etwas anderem reden. Von jenen Leuten, denen du dein Häuschen vermietet hast? Ob man sich wohl auf den Bericht des Agenten über die Familie des Majors verlassen kann? Es mag vielleicht außer seiner Frau und seiner Tochter noch eine Dame im Hause sein.« »Oho«, rief Alan, »fängst auch du jetzt etwa an Nymphen unter den Bäumen und Kurschneidereien im Obstgarten zu denken? Wie? Noch eine Dame? So? Gesetzt, der Familienkreis des Majors hat keine solche aufzuweisen. Wir werden jene halbe Krone noch einmal kreiseln lassen müssen, um zu bestimmen, wer von uns beiden den Vorrang bei Miss Milroy haben soll.« Diesmal antwortete Midwinter in demselben leichten und sorglosen Tone, den Alan angeschlagen hatte. »Nein, nein«, sagte er, »der Hauswirt des Majors hat das erste Anrecht an die Beachtung der Tochter des Majors. Ich will mich in den Hintergrund zurückziehen und auf die nächste Dame warten, die in Thorpe Ambrose ankommt.« »Sehr wohl. Ich will eine dahingehende Aufforderung an die Frauen von Norfolk im Park anschlagen lassen«, bemerkte Alan. »Bist du besonders eigen in Bezug auf Größe und Farbe? Welches ist dein Lieblingsalter?« Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 6. Oktober 2023.